Die Krisengeschichte. Säkularer Rückgang der Inflation durch Globalisierung. Die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren das große Inflationsjahrzehnt gewesen, bis schließlich eine restriktive, monetaristisch geprägte Geldpolitik in Amerika und Europa um die Wende zu den 80er Jahren die Inflationserwartungen brach. Vergleiche Kapitel 1. Und eine Phase relativ stabiler Preisentwicklung einleitete. Gleichzeitig machte sich allmählich der industrielle Aufstieg Chinas und anderer fernöstlicher Länder bemerkbar. Die wachsenden Einfuhren von Industriegütern aus Niedrigpreisländern importierten Preisstabilität. Der zunehmende Wettbewerbsdruck auf den Weltmärkten für handelbare Industriegüter begrenzte aber auch die Möglichkeiten zur Anhebung der Lohnkosten in den Industrieländern. Dieser Wettbewerbsdruck sorgte für recht stabile Preise. In den 70er Jahren hatte die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in den USA noch 7,2% betragen. In den 80er Jahren waren es 4,7% und Ende der 90er Jahre lag die Inflationsrate noch bei 2,5%. Auf diesem Niveau verharrt sie tendenziell bis heute. Gleichzeitig aber verschob der wachsende Wettbewerbsdruck aus Billigländern in den Industriestaaten die Machtverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit. Die Reallöhne stagnierten oder stiegen nur langsam. Teilweise fielen sie auch, während die Unternehmensgewinne deutlich wuchsen. Der weltweite Aktienboom seit Anfang der 80er Jahre war auch Ausdruck dieser Verschiebungen.